Die stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas besuchten am 3. Dezember die Unterkunft der Teilnehmer des 8. Kongresses des Verbandes der Werkstätten der Landwirtschaft Koreas. Kim Ginam, Kwak Bom-gi und weitere Mitarbeiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas und die Funktionäre des Verbandes der Werkstätten der Landwirtschaft Koreas trafen sich mit den Teilnehmern des Kongresses. Sie gratulierten den Mitarbeitern und Mitgliedern des Verbandes und den Werkstätten der Landwirtschaft, die die Organisationen des Verbandes zur Kampfformation, die der Partei und dem Führer unwandelbare Treue hält, verstärkt und entwickelt, im Kampf für die Durchsetzung der Agrarpolitik der Partei Heldentaten vollbracht und die Ehre hatten, an dem Kongress teilzunehmen. An diesem Tag war die Teilnehmer des 8. Kongresses des Verbandes der Werkstätten der Landwirtschaft Koreas mit einem Zug in Pyongyang angekommen.